Die Abwertung geht weiter, wenn auch langsamer. Nach 1,9 und 1,6% in den beiden vergangenen Tagen sind es heute 1,1% minus. Die chinesische Notenbank scheint das Tempo des Yuan-Sinkflugs allerdings drosseln zu wollen. Sie intervenierte gestern kurz vor Handelsschluss, um die Landeswährung zu stützen. Das macht einen befürchteten schnellen weiteren Kursverfall unwahrscheinlicher. Es gebe dafür keine Grundlage, so die Bank am Morgen. Notenbank und Staatsmedien verteidigen indes die bislang erfolgte Abwertung. Sie sei vor allem ein Ergebnis des Marktes. Seit Dienstag wendet die Zentralbank eine neue Methode zur Bestimmung des Wechselkurses an. Dabei sollen Marktentwicklungen eine bedeutende Rolle spielen. Der Yuan ist nicht frei schwankend. Sein Referenzkurs zum Dollar wird jeden Tag neu festgesetzt. Von diesem Wert darf er dann nur um 2% abweichen. Der Schlusswert des Vortags soll jetzt den neuen Wechselkurs maßgeblich mitbestimmen. Der Yuan ist also ein Stück weit freier geworden. Mit der Abwertung hilft China aber auch seinen Exporteuren. Deren Waren sind jetzt auf dem Weltmarkt günstiger. Ein niedrigerer Yuan setzt damit Chinas Handelspartner unter Druck, die nun selbst versucht sein könnten, ihre Währungen abzuwerten. Die Sorge vor einem Währungskrieg macht die Runde. In Chinas Wirtschaft wachsen die Probleme, Exporte und Importe fallen, die Industrieproduktion schwächt sich ab, Unternehmen sind hoch verschuldet. Peking will trotzdem das selbstgesteckte Wachstumsziel von 7% in diesem Jahr erreichen.